Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. In mehr als 50 Hörspielen hat er mitgewirkt. Und 2007 wurde er zum Hörspielschauspieler des Jahres gewählt. Erwin Steinhauer, der morgen 70 wird. Zu seinen Lieblingshörspielen zählt Erwin Steinhauer ein Hörspiel, das sich mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, mit Verehrungskulten und mit religiösem Fanatismus beschäftigt. Madonnenterror, ein Stück von Andreas Jungwirth. Sie hören Erwin Steinhauer und Rupert Henning als von Marienerscheinungen überzeugte Männer und als Interviewer Peter Huemer. Nachdem die Sache jetzt aufgedeckt ist, sind Sie bereit, ein Interview zu geben. Was hat Sie veranlasst, in kleinen und großen Abständen 50 Zentimeter große Gipsmadonnen an verschiedenen öffentlichen Plätzen der Stadt aufzustellen, in einer Nacht- und Nebelaktion? Es gab keine Veranlassung, wir wurden beauftragt. Von wem? Von der Jungfrau Maria. Ja, wie ist das zu verstehen? So, wie wir es gesagt haben. Wie hat man sich das vorzustellen, wenn die Jungfrau Maria einen Auftrag gibt? Wie? Nun, ich meine, es ist doch kein alltäglicher Vorgang. Das ist der Irrtum. Wir haben einen Auftrag ausgeführt. Ist Ihnen die Madonna erschienen? Ja. Nein. Ja oder nein? Nein. Die Bezeichnung Jungfrau Maria steht für eine andere Person? Nein. Wieso? Ihre Gattin heißt? Waltraud. Ich bin schwul. Ich dachte, sie heißt Maria. Haha, sehr witzig. Das verstehe ich jetzt nicht. Er meint wahrscheinlich, meine Frau sei Jungfrau, oder ich weiß auch nicht, was er meint. Mhm. Wie waren die Reaktionen? Weiß ich nicht. Wir haben uns nicht drum gekümmert. Sie machen das Interview. Sie haben niemals einen Platz wieder aufgesucht, nachdem Sie in der Nacht die Madonnen abgestellt hatten? Na ja, doch, natürlich. Man muss ja vorbei an den Plätzen. Schon allein, wenn man zur Post will und das Auto auf dem Markt abstellt, da muss man ja vorbei. Sind Sie katholisch? Ja. Ja, ja. Beide. Wir waren beide Ministranten. Beten Sie? Wie bitte? Beten Sie. Beten wir. Wir singen. Ja, ja, wir singen. Marienlieder. Manchmal auch Jesu-Lieder. Jesus-Lieder. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, du hast recht. Warum hatte die Gipsfigur immer ein blaues Auge? Sag du was dazu. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Sie haben das jeweilige Auge blau gefärbt. Ja. Ja, sicher, das war mir vorbehalten. Warum eigentlich? Es war deine Idee. Ja, es war meine Idee, aber es hatte dann eigentlich keinen Sinn. Es war ein sinnloses Bemalen des jeweils rechten Auges. Zweimal hast du ein linkes Auge bemalt. Ja? Ja, zweimal ein linkes Auge. Ja. Mit einem blauen Auge davongekommen, vielleicht. Hm? Kennen Sie den Begriff affektive Entfruchtung? Affektive Entfruchtung? Ja, sagt er doch. Was bedeutet er? Sie kennen ihn nicht. Nie gehört. Na, dann lass mir das lieber. Hat das etwas mit Ihrer Aktion zu tun? Nein, es führt nicht weiter. Kennen Sie das Sonnenwunder? Sehr gut. Hat das etwas mit Erscheinungen zu tun? Von Gott über Menschen und Engel gestellt. Was war das? Es ging mir eben so durch den Kopf. Seine Liedzeile, sicher. Es war eine Liedzeile. Das Sonnenwunder. Ach so, ja. Das Sonnenwunder. Wenn Sie bei Sonnenuntergang gegen Osten fahren und in den Rückspiegel schauen. Das ist das Sonnenwunder? Nein, natürlich nicht. In Lourdes oder Fatima als Zeichen für die Allgemeinheit. Maria ließ für die allgemeine Menschenmenge die Sonne über den Himmel tanzen. Die konnten Sie als Person nicht sehen. Das wurde von mehreren tausend Menschen gesehen. Das hat etwas mit Ihrer Aktion zu tun? Nein, mit dem ganzen Komplex vielleicht. Sicher. Also mit dem ganzen Komplex schon. Die Kronenzeitung schrieb Madonnenterror in Tiroler Kleinstadt. Mhm. Die Lokalzeitung beschäftigte sich von Anfang an mit der Frage, wer war es? Es gab Reaktionen von Gelächter über Gleichgültigkeit bis zur Forderung nach rechtsstaatlicher Ahndung der Täter. Von Kunst wollte so recht niemand sprechen. Naja, warum auch? Das einzige Kunstwerk, das entstand, das sind diese feinsäuberlich aufgeklebten, korrekt beschrifteten Zeitungsartikel, die wir in den Klarsichthüllen, die es jetzt überall so billig gibt, aufbewahren. Eine ganze Mappe voll. Manchmal sitzen wir abends da, blättern darin. Die verschiedenen Formen machen uns wirklich viel Freude. Sie haben Freude an den Formen der Zeitungsartikel? Ja, mhm. Ja, sehr viel Freude. Manchmal liest Andreas einen vor, es ist wie ein Gebet. Gell? Wir sitzen andächtig um den Küchentisch. Am Küchentisch. Was? Wir sitzen viel am Küchentisch, beim Tisch, wie man eben sitzt. Da entsteht alles am Küchentisch. Der Küchentisch ist ihr Arbeitsfeld? Ja, ja. Früher, erinnerst du dich, vor dem Wasserschaden in der Küche, da hatten wir lange Zeit diesen Tisch. Mhm, ja. Diesen ausziehbaren Küchentisch, wo man unten die Beine auf den Querbalken abstützen konnte. Sowas findet man halt eigentlich kaum noch. Obwohl wir lange gesucht haben. Dann haben wir doch einen ohne Querbalken gekauft. Aber die Tischplatte war größer. Ja. Also wesentlich größer. Es entstanden auch größere Ideen? Nicht unbedingt, ne? Abgesehen davon auch nicht. Vielleicht auch, weil das Klavier am Ende dann doch wieder links von der Tür stand, nach dem Wasserschaden. Ja, ja. Ja. Wir würden gerne noch etwas singen. Ja, wenn das möglich wäre. Ich meine, wir wissen ja, Sie können das nicht in der Zeitung abdrucken. Doch, schon, den Text. Also bitte singen Sie schon. Gibst du den Ton an? Ein G. Milde Königin, gedenke, wie's auf Erden unerhört, dass zu dir ein Pilger lenke, der verlassen wiederkehrt. Nein, o Mutter, weit und breit, schallst durch deiner Kinder Mitte, dass Maria eine Bitte nicht gewährt, ist unerhört, unerhört in Ewigkeit. Unerhört in Ewigkeit. Und so weiter. Also das Letzte wird dann immer wieder als Refrain gesungen. Wenn Sie das auch abdrucken würden oder den ganzen Text. Hier haben Sie eine Kopie. Wir haben auch keine Zeit jetzt mehr. Ja, danke für das Gespräch und das Lied. Sie sprechen häufig von Wundern. Was ist für Sie ein Wunder? Wer soll antworten? Sag du was dazu. Bitte, es ist ganz gleichgültig, wer beginnt. Beginnen doch Sie. Ich? Oder Sie, es ist ganz gleichgültig. Wer meinte mich, ich soll beginnen? Ich denke, es ist ihm gleichgültig. Ja, beginnen Sie. Siehst du, also. Das mit den Wundern sehen wir so. Ich spreche jetzt zuerst für uns beide. Dann kannst ja du noch was sagen, was du denkst. Bitte, aber warum? Entschuldige, also ich kann auch nur für mich sprechen. Nein, entschuldige, fang du jetzt an, ich sag schon was. Den Geist stärken durch Verknüpfung des eigenen Gedankens mit dem Fremden. Was ist ein Wunder? Ach so, ja, entschuldigen Sie. Ja, ein Wunder. Kennen Sie diese runden Strohballen? Wenn die Getreidefelder abgeerntet werden, da werden auf dem Stoppelfeld diese großen Ballen geformt, die dann wie zufällig auf dem Stoppelfeld verteilt liegen. Haben Sie schon einmal gesehen, wann und wie die geformt werden? Nein. Sehen Sie. Wenn Sie das sehen würden, dann wäre das ein Wunder. Es gibt nämlich nur den Zustand 1, das Stroh liegt auf dem Feld, und es gibt den Zustand 2, das Stroh ist zu Ballen gerollt. Ja, haben Sie dieses Wunder schon gesehen? Nein. Ja. Du hast es gesehen? Ja. Wann? Ich habe es gesehen. Es ist eine kleine Maschine mit einem roten Korb, so eine Art Gitterkorb, wie eine Backform, nur mit Löchern, mit Abständen zwischen den Gitterstäben. Ich bin Auto gefahren, ich habe es gesehen. Ich habe aber nicht weiter darauf geachtet. Sie achten nicht weiter auf das, was für Sie ein Wunder ist? Warum? Wunder sind was Alltägliches. Ein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Ist ein Wunder nicht etwas Seltenes, etwas nicht Erklärbares? Ihr Beispiel mit den Strohballen ist eigentlich nichts Wunderbares. Es ist eine Frage der Zeit. Komme ich in dem Moment vorbei oder nicht? Mhm. Ja, wenn Sie meinen. Ähnlich ist es mit dem Einschalten der Straßenlaternen. Entweder sind sie an oder sie sind aus. Ja, sicher. Und der Moment, wo sie eingeschaltet werden, darauf kommt es an. Dieses Beispiel folgt demselben Prinzip wie das Beispiel mit den geformten Strohballen. Ja, ich habe ja gesagt, ähnlich. Ein Strohballen bricht auf. Und in der Mitte, im Kern, findet sich eine Madonna, eingebettet. Die kann nur wenige Zentimeter groß sein. Gut, eine Marienerscheinung ist ein Wunder. Wir sprechen von einer möglicherweise wenige Zentimeter großen Marienplastik, die man im Inneren eines Strohballens findet. Eine Marienerscheinung ist etwas ganz anderes. Was ist eine Marienerscheinung? Ein alle Tage denkbarer Vorgang. Wir haben keine Angst. Also ein täglich möglicher Vorgang. Natürlich. Mehr noch, ein alltäglicher Vorgang, ein alle Tage vorkommender Vorgang. Sie sagen alle Tage eine Marienerscheinung. Natürlich. So gesehen hast du recht. Wenn Sie in Hall die eine Straße entlang gehen, also vom Innenufer aus gesehen hoch, dann auf der linken Seite, da ist ein Geschäft für Religionsartikel. Da steht in der Auslage eine so ein paar Zentimeter große Marienmadonna, eine kleine Marienstatue in einer zweiflügelig aufklappbaren, nach oben sich verjüngenden Kapsel, ähnlich einer Schussmunition. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Eine Marienstatue in Madonna in einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie stellen sich vor, eine Bombe wird bei Grabungen gefunden, die ist aufklappbar und sehr hübsch drinnen eine Madonna. Eine Marienjungfrauenstatue in Madonna. Sehr hübsch anzusehen. Ja, das alltägliche Marienwunder. Nein, das Marienwunder, das ist das, wo, wie man das kennt, eine Lichtgestalt am Himmel erscheint. Das ist vier- oder fünfmal bekannt. Da schaut bloß niemand hin. Wie oben, in dem Moment, wo die Straßenlaternen eingeschaltet werden. Das schaut niemand hin. Ja, sie erscheint und es schaut niemand hin. Ist eigentlich schade, wenn man bedenkt, ne? Haben Sie schon einmal eine Marienerscheinung miterlebt? Niemand würde sagen, ich habe eine Marienerscheinung erlebt. Nein, ich hatte eine Erscheinung. Nein. Sie hatten eine? Sagt er ja. Nein. Also nicht? Ja, nein. Ich hatte keine. Sie auch nicht? Also wenn, dann nur gemeinsam, natürlich. Worin besteht aber der Zusammenhang zwischen dem Ballen Stroh und der Lichterscheinung am Himmel? Ein Vorgang der Landwirtschaft und ein metaphysischer. Er hat uns nicht verstanden. Das sehe ich auch so, dass er uns nicht verstanden hat. Das sehe ich auch so. Ja. Diese kleinen Patronenhülsen, wenn Sie die aufbrechen, und dann ist da diese kleine, vielleicht 1,5 Zentimeter große Marienjungfrau mit diesem blauen Schleier. Wenn der so vom Kopf her über den Rücken herunterfällt und vorne an der Stirn einen Faltenwurf bildet. Mit hübscher Goldborte besetzt, die Hände sind gefaltet. Und dieser unwahrscheinlich kleine, hübsch und sauber gearbeitete Rosenkranz. Sehr hübsch. Ja. Naja. Wenn wir jetzt noch etwas singen könnten, wir würden wahnsinnig gerne. Ja, wenn wir jetzt noch was singen könnten, wir würden das wirklich gern. Singen? Nur kurz, gemeinsam, wissen Sie? Naja, bitte, sicher, aber ohne mich. Selbstverständlich, ohne Sie. Ich gebe jetzt den Ton an. Mhm. Ein G. G. Der Engel des Herrn aus Gottes Macht hat Maria die Botschaft bracht. Sie soll die Mutter Gottes sein und bleiben eine Jungfrau rein. Das ist dann eine ganze Geschichte. Die singen wir jetzt nicht. Danke für das Gespräch und das Lied. Letzte Woche wurde bekannt, dass bei einem Autounfall, bei dem Sie schuld waren, eine Frau ums Leben kam. Das liegt 2 Jahre zurück. Es war ein sehr heißer Tag, war gegen 7 Uhr, also abends gegen 19 Uhr, meine ich. Wir sind der Sonne entgegengefahren. Der Sonne entgegen? Also so gefahren, dass die Sonne mich ständig geblendet hat. Und dann, wissen Sie, die Autos haben doch immer diese Schubladen Nicht Schubladen, diese Seitenfächer. Seitenfächer? Ja, so an der Tür. Und da ist von meinem Freund die Sonnenbrille gesteckt. Und ich sage zu Wolfgang, er soll mir die Sonnenbrille geben, was ich noch nie gemacht habe, mit Sonnenbrille gefahren. Habe auch zuerst gedacht, das kann sowieso nicht gehen, weil ich ohne meine Brille nichts sehe. Nein, nicht nichts, aber weniger. Und so habe ich aber probiert, die Sonnenbrille über meine Brille zu bringen, weil die Bügel kürzer sind, die Bügel von der Sonnenbrille. Weil mein Freund eine andere Kopfform hat. Jetzt konnte ich die an meinen einhängen und das ging dann. Ja, es gefiel mir sogar. Auch weil beide runde Gläser haben. Ich habe noch vorher gesagt, das ist nicht deine Brille. Ja. Und der Unfall? Ist dann passiert. Die Sonne hat ihn nicht mehr geblendet. Es war alles dunkler. Rechts am Straßenrand fuhr dann diese Frau auf einem Fahrrad. Sie ist gestürzt und mit dem Kopf gegen einen Baum. Ich habe das auch öfters gesagt, dass er zu weit rechts fährt. Immer. Manchmal mit den beiden rechten Reifen neben der Fahrbahn. Ich weiß auch nicht, was ihn immer so nach rechts treibt. Ist schon gut, heiße ich. Sie wollen nicht darüber sprechen. Na, wir können schon darüber sprechen, aber was soll ich Ihnen sagen, wie die Frau umkam? Sei Glück, dass sie tot war. So sagt man doch. Ja. Heisig hat einmal zu mir gesagt, ich hasse Behinderte, alte Leute und Kinder. Also stellen Sie sich vor, die alte Frau hätte als Behinderte überlebt. Sie sagen sowas? Ja. Manchmal sitzen wir da, meist am Küchentisch, dann sagen wir sowas. Wir sagen auch andere Sachen beim Küchentisch. Sie fahren viel Auto? Ja, im Jahr mehrere tausend Kilometer. Eigentlich sind wir verwundert, dass nicht mehr passiert. Manchmal ein Vogel, einmal ein Kaninchen, das rumpelt dann kurz. Einmal vorne, einmal hinten. Einmal fast ein Reh, kann sich erinnern. Hm. Auch der Fuchs. Meist fahren Sie? Ja. Fast immer. Auch nach dem Unfall? Naja, wir sagen ja, dass wir uns wundern, dass nicht mehr passiert. Meistens gibt es keine Diskussion. Nie. Naja. Doch, entweder ich nehme den Schlüssel und fahre oder ich sage, fährst du heute, dann fährst du. Manchmal fahre ich. Sag ich ja, wenn ich dich bitte. Ich meine, auch sonst fahre ich manchmal. Naja, sicher, wenn du sagst, mit welcher Selbstverständlichkeit du fährst und ich dann sage, willst du fahren? Und du sagst nein und ich sage, dann fährst du heute, dann fährst du. Und dann entschuldige ich mich, dass ich so selbstverständlich fahre. Mhm. Wir entschuldigen uns viel. Sie entschuldigen sich viel? Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Wofür? Für alles. Was alles? Na, manchmal treffen wir uns und tun weiter nichts, als uns zu entschuldigen. Oft im Auto, eine ganze Fahrt lang. Warum entschuldigen Sie sich? Wir sind Sünder. Alle beide. Sie auch. Ja, ja, natürlich. Wofür fühlen Sie sich schuldig? Mein Gott. Für vieles, was wir sagen. Auch singen. Sie singen sich in Sünde oder wie soll man das sagen? Richtig. Zum Beispiel? Naja, letzte Strophe. Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn. Da heißt es, der Herr ist mit dir. Und wir singen, der Herr liegt bei dir. Das ist eine große Sünde. Und die Jungfrau Maria muss wieder versöhnt werden. Mhm. Und Sie entschuldigen sich? Ja. Nein. Nein. Ja, wir entschuldigen uns, aber anders. Wir singen. Wie? Na, wir singen das Lied richtig. Immer wieder. Bis man das Schuldenkonto abgetragen hat. Sie haben ein himmlisches Schuldenkonto? Ja, jeder hat das. Die meisten wissen es noch nicht. Stellen Sie sich das ruhig vor wie ein Sparkonto. Eine Zeile falsch gesungen bringt uns sehr weit ins Minus. Und durch das korrekte Absingen arbeiten wir uns langsam wieder ins Plus hinein. Und wie wissen Sie, dass Sie wieder im Plus sind? Oh, das spürt man schon. Und manchmal ist der Stand verschieden. Ja. Jungwirt singt mehr solche anderen Texte. Ja. Er muss dann alleine singen. So vergeht die Zeit beim Autofahren. Sicher. Aber die Zeit vergeht so und so. Ob wir singen oder nicht. Ich meine, sie vergeht schneller. Na, Zeit vergeht sowieso. Wir kommen deshalb nicht schneller voran, oder? Ihr Konto ist? Auf Null. Eine Zeit der Unschuld. Und wenn Ihr Konto im Plus steht? Das ist nicht möglich. Siehst du, der Vergleich mit dem Sparkonto ist nicht gut. Trotzdem. Wir würden jetzt noch gerne ein Lied singen. Bitte. Wenn Sie den Text abdrucken würden, das wäre sehr schön. Bitte. Gibst du den Ton an? Ein C. Mhm. C. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn. Dir wurde die Fülle der Gnaden verliehen. Du Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt. Du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt. Und so weiter, das werden Sie erkennen. Es gibt hier keinen Refrain. Der Text ist von Friedrich Dörr. Wir haben das Lied wahnsinnig gern. Sie singen es beim Autofahren? Wenn wir uns nicht entschuldigen, immer. Danke für das Gespräch. Und das Lied. Musik. Sie sind um 8.30 Uhr morgens im Schloss Amras erschienen. Warum verwenden Sie das Wort erscheinen? Es erscheint mir passend. Na, es passt wahrscheinlich auch. Auch wenn wir nicht schweben, räumlich gesehen. Ich meine, wir schweben nicht über dem Boden. Nein. Aha, Sie schweben nicht. Sie waren doch dabei, Sie müssen ja gesehen haben, dass wir nicht schweben. Entschuldigen Sie bitte. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ja. Wenn sich hier jemand entschuldigt, dann sind wir das. Sie müssen sich nicht entschuldigen, wofür denn? Ich habe nicht gesagt, wenn sich jemand zu entschuldigen hat, dann sind wir das. Ich habe gesagt, wenn sich hier jemand entschuldigt, dann sind wir das. Das ist der Unterschied. Ein unausgesprochenes Entschuldigungsverbot für Sie. Jetzt ausgesprochen. Ja, da haben Sie recht. Mir gefällt das Wort erscheinen. Ja, na ja, dann verwenden Sie es doch. Von mir aus. Ja, sicher. Ihre Erscheinung am frühen Morgen im Schloss Amras, wie lange dauert sie? Also wenn Sie das jetzt so sagen, dann finde ich doch nicht gut, dass Sie das Wort verwenden. Dieser Terminus ist besetzt, fast ausschließlich durch die Jungfrau Maria, die wir sehr verehren. Und doch hat es immer was mit Schweberei zu tun. Entschuldige, mit Schweben. Haben Sie schon einmal gehört, dass die Jungfrau Maria erschienen ist und nicht schwebte? Na also, dass die glorreiche Jungfrau mit beiden Beinen auf dem Boden stand, fast fest. Nie. Also ich denke, wir sollten diesen Begriff der Erscheinung nicht auf uns anwenden. Es ist dann doch was anderes, wenn Sie das jetzt so sagen, denke ich das. Was denkst du? Sicher. Ich meine, mir gefällt das. Wir schweben nicht. Wenn jemand sagt, die Jungfrau Maria ist erschienen, ich sehe sie schweben über einem Kranz aus Rosen zum Beispiel, einen Sternenkranz auch, und sie löst sich aus dem Nichts heraus, und auch wieder auf. Verstehst du? Verstehen Sie? Im übertragenen Sinn. Ja. Na, wenn Sie das jetzt so sagen, dann ja, passt doch. Ja, ich denke auch. Etwa 20 Minuten. Sie haben gefragt, wie lange es dauert. Etwa 20 Minuten. Und was passiert? Siehst du? Ich habe doch noch zu dir gesagt, dass er das fragt, nicht? Dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Natürlich. Wenn uns jemand zum Thema befragt, will er wissen, was da passiert. Ich habe gesagt, er fragt nicht. Ich habe wirklich gedacht, dass er nicht fragt. Aber wahrscheinlich, wenn du das jetzt so sagst, dann hast du recht. Die Frage war zu erwarten. Wir hätten uns vorbereiten sollen, was wir sagen. So einfach ist das nicht. Das ist ja nicht das erste Mal. Du sagst dann immer, das kommt nicht oder das ist nicht nötig. Obwohl ich weiß, dass es anders ist, gebe ich nach. Gebe ich dir recht. Und dann, es ist meine Schuld. Entschuldige bitte, ich hätte darauf bestehen sollen. Entschuldige. Ja, fragen Sie jemanden, der es gesehen hat. Niemand fragt die Jungfrau Maria, was bei einer ihrer Erscheinungen passiert. Immer werden die befragt, denen sie erscheint. Entschuldige, Herr Sich. Nein, ich hätte darauf bestehen müssen. Ich habe es noch bei mir gedacht, aber ich habe es ja gesagt. Sie wollen nicht sagen, was passiert? Also nicht. Eigentlich, wir sollten jetzt was sagen. Weißt du, es ärgert mich jetzt, dass ich noch daran gedacht habe, dass ich es noch gesagt habe, dass du gesagt hast, die Frage kommt. Wollen wir jetzt etwas dazu sagen oder nicht? Es ist nicht einfach. Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Wenn Sie nicht sagen wollen zu dem, was passiert, müssen Sie natürlich nicht sagen. Aber es wäre doch interessant. Haben Sie nicht zuvor gesagt, da war er nicht dabei? Ja, sicher. Dann schreiben Sie doch, was Sie gesehen haben. Es wäre wirklich einmal interessant, ein Interview mit der Jungfrau Maria. Wenn Sie sie selber befragen, was passiert, wenn sie erscheint. Unsinn, die würde ja nicht darüber reden. So wie Sie jetzt nicht darüber reden, würde auch die Mutter Maria nicht darüber reden. Also ob sie genau so nicht darüber redet, wie wir nicht darüber reden, das kann ich nicht sagen. Entschuldige, das war ein Witz. Aha, naja. Sie singen? Wissen Sie, was interessant ist? Wenn man Bücher liest, die Erscheinungen thematisieren. Also die Erscheinungen zum Thema. Zum Beispiel das Buch von Franz Werfel, das Lied von Bernadette. Da ist nirgends zu lesen, dass die glorreiche Jungfrau Maria geschwebt ist. Schwebte. Aber doch, wenn man das liest, dann schwebt die. Vor dem Auge des Lesers. Und mir geht das so. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Mir jedenfalls. Mir geht's auch so, ja. Kerzen brennen. Altarkerzen. Das ist wichtig. Ist Ihr Gesang ein Gebet? Wenn sich die beiden Stimmen einhaken, sich miteinander verhaken, dann ist das, als würde sich der Schleier der gläubigen Jungfrau Maria von innen her, aus einem Zentrum heraus, ausbreiten. Sich wie Gelatin von innen an die Haut legen. Mhm. So ein Gefühl ist das. Ja, ein von innen her gespanntes Gefühl. Ja, wenn sie sich verhaken. Die Spannung von innen heraus? Es ist wie ein Schleier, wie ein zart gewebtes Tuch. Sicher. Sein Schwebezustand. Nein. Was regst du dich? Ja, was er sagt. Nein. Da manchmal singe ich vor mich hin. Ich singe eine erfundene Melodie, die eigentlich keine Melodie ist, mehr ein Gejammere. Dazu einen Text. Das geht immer weiter. So ist es gemeint. Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Er meint, Sie wollen weiterdenken, wie auf einer Linie, nicht im Kreis. Ja? Wir singen jetzt. Etwas, was Sie auch in Amras gesungen haben? Eigentlich nicht. Ohne Anstimmung? Eigentlich nicht. Ein A. Salve Maria, Königin, Mutter und Helferin. Maria, salve, du unseres Lebens Freud, Trost in Verlassenheit, Maria, salve. Zweite Strophe. Dich rufen allzumal in diesem Tränental. Wir Evas Kinder weinen so manche Stund, klagen aus Herzensgrund, wir armen Sünder. Das Salve haben wir jetzt vergessen, aber es singt eigentlich jeder Vorsänger. Maria, hohe Frau, barmherzig auf uns schau, zu uns dich neige, Jesus, den wir gesucht, in deines Leibes Frucht, der einst uns zeige. Jetzt ist es aus. Danke, ja, für das Gespräch und das Lied. Sie kommen soeben aus der Wallfahrtskirche am Pöstlingberg. Der Pöstlingberg ist ein Berg, der sich im Stadtteil Urfa über Linz, der oberösterreichischen Landeshauptstadt, erhebt. Ja. Wenn Sie da hinunterschauen, Sie sehen den Linzer Mariendom, ein neogotischer Bau. Wir gingen bis ins Jahr 1976, glaube ich, in den Keller. Da stehen große, sehr große Krippenfiguren. Zur Nachweihnachtszeit, da ist das Gedränge nicht mehr so groß, sagte mein Vater. Wie unmittelbar... Lebensgroße Krippenfiguren im Keller des Linzer Mariendoms? Wer sagt lebensgroß? Sagte ich lebensgroß? Ich sagte nicht lebensgroß. Sehr groß. Schön, dass du auch mal wieder was sagst. Er sagt jetzt seit 7 Stunden schon nichts. Singt, ja. Ist deine Heimat. Ja, entschuldige. Nein, ich muss mich entschuldigen. Wieso musst du dich entschuldigen? Du hast ja recht, ich entschuldige mich. Also gut, entschuldige. Sie beschäftigen sich seit längerer Zeit mit der Jungfrau Maria und mit Mariengesängen. Was tun wir denn? Wir tun niemandem was. Bestimmt nicht. Er schreibt jetzt auch Choräle. Choräle? Ja, Gesänge, Choräle, Gesänge. Er beschäftigt sich damit. Man kann sich mit Chorälen beschäftigen, mit dem Schreiben von Chorälen. Nicht mit der Jungfrau Maria. Aha. Sag doch du was dazu. Ich? Entschuldige bitte. Nein, entschuldige bitte, du hast recht. Sie haben soeben den Marienwallfahrtsort am Pöstlingberg besucht. Das wissen wir. Sie haben soeben den Marienwallfahrtsort besucht. Wir wissen das. Ja. Er wird gerade renoviert, der Ort. Der ganze Innenraum ist mit Gerüsten vollgestellt. Alle Statuen und Bilder sind mit Tüchern verhängt. Gerüste stören nicht, das waren die Tücher. Ja, sie schlucken. Verschlucken. Die Töne. Wir singen. Sie besuchen Kirchen und singen da. Nicht Kirchen im Allgemeinen, Marienkirchen. Ausschließlich. Warum? Sie fragen. Aus dem Glauben heraus? Mein Gott, wir fahren viel Auto, da singen wir viel. Viel Marienlieder. Vor allem. Auch Jesu-Lieder. Aber weniger. Jesus-Lieder. Man kann sich in was hineinreden, man kann sich auch in was hineinsingen. Das ist ganz einfach. Und wenn man es voll Hingebung macht, fast sinnlich... Sexuell? Nein. Das ist doch nicht sexuell, wenn wir zusammen Klavier spielen. Er spielt im Bassbereich auf den schwarzen Tasten und ich improvisiere auf den weißen. Das ist nicht sexuell, verstehen Sie? Kann man das Klavierspiel mit Ihrem Verhältnis zur Jungfrau Maria vergleichen? Ich meine, das Klavierspiel ist etwas zwischen Ihnen und Ihnen. Mhm. Die Jungfrau Maria ist eine Frau, die Idee einer Frau. Naja, wir sagten schon, die Statuen waren mit Tüchern verhangen. Wir sangen, die Tücher haben geschluckt, es klang nicht, wie es hätte klingen können. Es ist nicht sexuell, durchaus sinnlich, ja, aber ohne Bilder. Weniger, als es hätte sein können. Es gibt berühmtere Marienwallfahrtsorte als den Pöstlingberg. Es ist seine Heimat, Stadt. Nicht direkt, in der Nähe, beim Stadtfriedhof, draußen. Wenn Sie das wissen, ist ein Waldfriedhof. Wenn Sie mich fragen würden, oder du, was mir hier am besten gefällt, die Bahn hier herauf ist sehr schön. Sehr steil für eine Schienenbahn. Es ist ja eigentlich eine Straßenbahn. Wenn hinten ein roter Wimpel hängt, dann folgt eine Bahn nach. Wenn ein weißer hängt, keine. Mhm. Es ist umgekehrt. Wenn hinten ein weißer Wimpel hängt, dann folgt eine Bahn nach. Wenn ein roter hängt, keine. Ach so. Ja, ich denke doch. Es ist jedenfalls wegen des Nachfolgeverkehrs. Eigentlich wegen des Autoverkehrs. Warum wegen des Autoverkehrs? Na, ich denke, weil keine Schranken... Ich meine, die Schienen sind nicht beschrankt. Und weil so viele Kurven sind, weiß man als Autofahrer, ob hinter der einen Bahn noch eine kommt. Also ich dachte, eigentlich ist es wegen der entgegenkommenden Bahn. Der einen entgegenkommenden Bahn, weil es nur eine Schienenspur gibt. Also kein Doppelgeleise. Und nur zwei oder drei Ausweichstellen. Mhm. Wenn Sie mich noch über unseren Lieblingsmonat fragen würden, also wenn Sie das wissen wollen, es ist der Mai. Der Mai? Der Marienmonat. Die Mai-Andachten. Die Rosenkränze. Sie besuchen diese Andachten? Nein, nein. Wir gehen zu sowas nicht hin. Na ja, manchmal in einen Rosenkranz. Du, ich nicht. Ich nehme die Stimmen dann auf ein kleines Tonbandgerät auf. Ein Diktaphon. Ja, von Philips. Und dann? Wir hören die Bänder ab. Wir sitzen an einem Tisch und hören das an. Das sind ja nur kurze Stücke. Jedes Mal ergreift mich eine Scham, wenn ich das tue. Ja, wir sitzen und hören zu, voller Scham. Es ist eine jungfräuliche Scham, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ja. Wir sitzen ganz still. Die Aufnahme dauert etwa, weiß nicht, 30 Sekunden. 50 bestimmt. Bestimmt 50. Und dann diese Scham. Sie sind religiös? Wie bitte? Sind Sie religiös? Nein. Doch. Aha. Also, doch. Mhm. Ich weiß nicht. Wenn Sie fertig sind, jetzt, wir würden noch gerne ein Lied singen. Sie können das auch nachlesen, Gotteslob 839. Vielleicht, wenn Sie den Text abdrucken würden. Ein Marienlied? Gibst du den Ton? Ein F punktiert. Na, punktiert. Punktiert. Mehr Stern, ich dich grüße, O Maria, hilf, Gottes Mutter süße, O Maria, hilf, Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not. Das Letzte wird dann immer als Refrain gesungen. Im Gotteslob gibt es 6 Strophen, aber es gibt da viel mehr. Ja. Wir werden sehen. Ich danke für das Gespräch und das Lied. Musik. Sie haben den Verein Globales Schweigen e.V. gegründet. In der Satzung heißt es, ich zitiere unter Artikel 7-römisch 2.1. das Schweigen. Klammer auf, sprich Doppelpunkt Vermeidung jeder sprachlichen Äußerung vom unartikulierten Laut bis zum sprachlichen Sinngebilde, Klammer zu, muss mit allen der staatlichen Macht zur Verfügung stehenden Mitteln weltweit betrieben werden. Punkt. Das Ziel des Vereins ist ein globales Verstummen. Geschrieben unter Artikel 14-römisch 3. Was ist der Sinn? Das Ganze kam so. Willst du das jetzt erzählen? Na sicher, gut, warum nicht? Bitte. Also wir fuhren mit dem Auto. Er saß neben mir, es war spät. Ich habe immer zu ihm nach rechts geschaut. Wir haben nichts gesagt. Irgendwie begann alles schon früher, vorher. Wir haben jetzt nichts gesagt. Also erzählst jetzt doch du. Beginnen Sie von vorne. Wir haben Zeit. Sicher. Also wir stellen uns viel vor. Ja, fast alles, was wir sprechen, das stellen wir uns vor. Ich meine, wir sprechen nur, was wir uns vorstellen. Das sind so Art Vorstellungsgespräche. Also Gespräche, wo wir uns was vorstellen. Mehr nicht mehr. Kaum noch. Geben Sie uns ein Beispiel. Du. Ich? Ja. Na, jetzt wieder ich. Ein Beispiel. Eigentlich alles, aber ein Beispiel ist schwer. Na, es fing an im Restaurant. Ja, ja. Du hast Fisch bestellt. Ja, einen Früchtespieß. Zuerst. Ah. Der völlig frei von Kalorien ist. Bestimmt, habe ich gesagt. Dann Hecht. Da war kein Fischbesteck da. Und ich habe mir gedacht und auch gesagt, dass ich doch jetzt Fischbesteck bestellen müsste. Es anordern. Also auf den Fehler hinweisen. Die Unterlassung. Dann hast du gesagt... Ich habe gesagt, von mir aus. Ja? Ich habe gesagt, dass es doch aber sein kann, dass der Hecht der einzige Fisch ist, den man nicht mit Fischbesteck isst. Ne? Das kann doch sein. Ja, sowas gibt es. Dass dann einer nicht mit sowas gegessen wird. Auch, wenn das ansonsten die Regel ist. Aber viele Kalorien hat auch ein Fisch nicht. Eiweiß sowieso. Naja, so war das. Und dann? Weiter nichts. Nichts. Sicher, wir haben das Besteck nicht bestellt. Also ich nicht. Das war, sagten Sie, davor. Wie kam es zur Gründung des Vereins Globales Schweigen e.V.? Naja, wir fuhren Auto nach dem Essen. Ich habe das Auto gelenkt. Dann, wie war das? Dann kam ein anderes Auto. Sehr schnell. Sehr schnell. Genau, das hat uns überholt. Ja. Ich habe gesagt, den soll der Teufel holen. Also den Fahrer. Den Fahrer, ja. Der fährt dann weiter, kracht in einen Kindergarten. Kracht in den Kindergarten. Alles fängt Feuer. Feuer. Und dann sehen wir, wie die Kinder als Engeln über dem Feuer schweben, singen. Sehr schön, wissen Sie? Wie Glocken, Glöcklein. Kinderstimmen können so schön sein. Wahnsinnig schön. Ja. Die Kinder hingen über dem Feuer in weißen Kleidchen mit angewinkelten Kniechen, als würden sie auf einem Boden knien. Die Kleidchen hängen aber nicht hinunter, sie folgen dem Winkel der Beinchen. Können Sie sich das vorstellen? Vorn das Flammenmeer. Wie die Kinder darüber als Engel schweben und singen. Und ich schaue zu Heißig, der neben mir sitzt, ja, da scheint die untergehende Sonne so von hinten durch die Scheibe und da sehe ich einen Kranz um seinen Kopf. Einen Lichtkranz. Wie einen Heiligenschein. Der Unfall ist passiert? Auch nicht. Es war eine Vorstellung. Also Fantasie. Naja, das ist jetzt schwierig. Was zählt? Hm? Was Wert hat? Manchmal sitzen wir da und fragen, was zählt? Was hat Wert? Dann sagen wir, naja, also ich sage, naja, und er sagt, so. So. Also so wie jetzt. So, als sollte was beginnen. Sehr still sitzen wir da, wissen Sie. Er mit übereinandergeschlagenen Beinen, ich mit verschränkten Armen, auf der Tischplatte verschränkt. Sie sahen den Heiligenschein? Ja. Dann sage ich, man soll nichts mehr sagen, weil es kann in Erfüllung gehen. das war oder das ist der Gedanke, nichts mehr sagen, weil es in Erfüllung gehen kann. Psst. Ja. Jetzt sind Sie froh. Aber der Unfall passierte nicht wirklich. Nicht wirklich. Trotzdem. Aber jetzt, was machen Sie jetzt? Sie schweigen ja nicht. Ach, das ist jetzt wieder ganz was anderes. Wieso? Wir haben jetzt ein Regal. Das sind Ordner. Von Bene. Bene. Ja. Die sind gar nicht so billig. Heften ein. Zum Beispiel, wir sammeln Zeitungsartikel, in denen das Wort Schweigen vorkommt und dann, je nach Anfangsbuchstabe der Überschrift, aber in verkehrter Reihenfolge, ordnen wir das rückläufig alphabetisch. Das Inhaltsverzeichnis muss immer wieder neu gemacht werden, weil ja durch dieses Ordnungssystem immer alles verrutscht. Ne? Bei so einem Sammelsystem. Das kann nicht alles sein. Doch. Schon. Fast. Ihre Vereinstätigkeit besteht im Sammeln von Zeitungsartikeln, in denen das Wort Schweigen vorkommt? Ja, die kleben wir dann auf. Auf Papier und schieben das in diese Klarsichthüllen. Das glänzt dann. Und wir schauen uns das dann an. Das ist so schön. Sie schweigen also nicht? Doch, schon. Viel. Ich kann mir gut vorstellen, in ein Kloster zu gehen, wo nur geschwiegen wird. Sehr gut. Ihre Satzung zielt auf ein globales Schweigen ab. Wir sitzen gern gegenüber an dem Tisch. Der ist etwas höher als ein normaler Tisch. Mhm. Wir machen unsere Bürostunden, so nennen wir das. Also er blättert die eingehefteten Klarsichtfolien durch und ich sage, ich ginge gerne ins Kloster, wo nur geschwiegen wird. Das genügt. Aha. Ich ginge auch in ein Kloster. Wenn er geht. Überhaupt. Aha. Danke für das Gespräch. Aha. Sie sind schon fertig? Naja. Wir wollten noch was singen. Wenn Sie das abdrucken, dann drucken Sie das mit ab, den Liedtext. Naja. Na gut, jetzt hätten wir das fast vergessen, weil Sie schon fertig waren. Also ich gebe den Ton an. Ein F. Hast du ein F? F. F. Regina Zöli Letare. Halleluja. Quia quem eruis te portare. Halleluja. Resurrexit sico dixit. Halleluja. Ora pro nobis aputeum. Halleluja. Wir können das auch auf Deutsch singen. Gib noch einmal das F. F, F, F. O Himmelskönigin, frohlocke, Halleluja, denn er, den du zu tragen würdig warst, Halleluja, ist erstanden, wie er sagte, Halleluja, bitt Gott für uns, Maria. Danke. Halleluja. Danke für das Gespräch und das Lied. Sie waren krank? Wir nicht. Er. Ich nicht. Ist es noch? Ihr Singen? Ist nicht mehr möglich. Unmöglich. Ich könnte, er nicht. Nicht mehr. Vorübergehend. Was sagst du? Es wird wieder werden. Das hast du nicht gesagt. Nein. Was hast du denn gesagt? Dasselbe. Ich dachte nicht. Doch, mit anderen. Aha. Es wird wieder werden. Na, wer weiß. Vielleicht ist es nicht nur vorübergehend. Vielleicht ist es für immer. Ich gebe nicht auf. Er ist nicht krank. So sehe ich das. Er will nicht mehr singen. So, jetzt kann er nicht mehr. Es ist eine willentliche Erkrankung. Eine Krankheit, hinter der eine Absicht steckt. Eine absichtsvolle Erkrankung ist es. Er kann mit dieser Krankheit, die keine Krankheit ist, sondern eine Absicht, weder singen, noch kann er sagen, dass er nicht singen will. Ich, Er hat keine Verehrung mehr in sich. Das Feuer ist erloschen. Er ist erkaltet. Erkältet. Krankheiten lassen sich heilen. Also ich sehe das so, dass das jetzt alles vorbei ist. So sehe ich das. Bitte, er sieht das bestimmt anders, aber er kann es nicht sagen. Er hat keine Stimme mehr. Immer hängt bei ihm alles von der Stimmung ab. Überhaupt. Ja, mach es noch schlimmer. Aber warum sind Sie eigentlich hier? Ich weiß nicht. Na, siehst du. Du kannst es ja sagen, wenn wir uns trennen sollen. Kannst du es ja sagen. Oder zeig es irgendwie. Sprechen kannst du ja nicht mehr ohne Stimme. Wie will einer ohne Stimme sagen, dass er sich trennen will? Er kann einfach gehen. Obwohl, das kann auch bedeuten, dass er jetzt geht und dann wiederkommt. Wenn er endgültig gehen will, wie er es will, das ist meine Meinung, dann muss es einfach zeigen, nicht einfach nur da sein, nicht sprechen können, weil nicht wollen und auch nichts zeigen, nicht gehen, nicht wiederkommen, so ist er. Tun Sie mir jetzt nicht Unrecht? Doch, bestimmt. Trotzdem. Ich wollte Sie fragen, was Sie von der Madonna in Civitavecchia und Ihren Tränen halten. Wir fahren da nicht hin. Ja, nein, wir fahren da nicht hin. Wir sind gegen sowas. Wenn Sie jetzt sagen, aber Sie sind doch sonst für sowas, dann sage ich Ihnen, wir sind für sowas nicht. Da versteht man uns nie richtig. Manchmal verstehen wir uns ja selber da nicht. Also gegenseitig, jeder sich schon. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er nicht mehr will, wie ich denke. Das merke ich immer, wenn er Zeitungsartikel ausschneidet und bringt über sowas. Weil er denkt, sowas interessiert uns. Es interessiert uns nicht. Er weiß es dann wieder, wenn er sieht, dass es mich nicht interessiert, dass es uns nicht interessiert. Da habe ich Sie dann auch falsch verstanden. Immer. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er keine Stimme hat. Das habe ich schon gesagt. Dass ich für ihn rede. Das hat damit zu tun, dass er keine Stimme jetzt hat. Immer. Wie haben Sie uns denn verstanden? Also schon, dass Sie sehr religiös sind. Im Sinne von großem Interesse an großen plastischen Vorgängen. So. Wie bitte? Sag du jetzt nichts. Na, auch sonst. Es ist manchmal schwierig, sie zu begreifen. Gar nicht. Man richtet sich was zurecht. Sie sagen ja auch nicht recht was. Was sie tun, ist ohne Zusammenhang. Sagen Sie doch in einem Satz, was Sie meinen. Ich meine, sagen Sie doch, ob Sie so sind, wie Sie sind, oder ob Sie nur vorgeben, was Sie vorgeben. Also, was Sie darstellen, wenn Sie sprechen, was Sie da sagen, wenn Sie singen, was Sie da singen, ob das ist, was Sie denken oder nicht. Wie? Sie weint Tränen aus Blut. Nicht? Ja, männliches Blut. Das Blut Christi. Das Blut Johannes, Markus, Zacharias, Andreas, mein Blut, sein Blut, ihr Blut. Wer mag es wissen? Der Papst sagt, sie will getröstet werden. Das sehen wir auch so, dass sie getröstet werden will. In jedem Fall. Nicht, weil der Papst das sagt. Der Papst kann auch einmal was Schönes sagen. Sicher. Manchmal sage ich zu ihm, das ist aber hässlich, was der Papst gesagt hat. Und er sagt, ja, das ist alles. Wir sprechen sonst nichts über diese Dinge, deshalb kann ich Ihnen jetzt auch nichts sagen. Er sowieso nicht. Erschrecken Sie nicht, ich sage Ihnen jetzt was. Ich hoffe nicht, dass er seine Stimme wiederfindet. Wegen der Heimtücke der willentlichen Absichtserkrankung, da bin ich jetzt auch tückisch. Also heimtückisch. Es ist schwierig zu verstehen. Es ist auch vieles nicht erklärlich. Halt den Mund! Er wollte etwas sagen. Sicher, aber er kann nicht. Das freut mich jetzt richtig. Wenn einer, der eh nie viel redet, nicht reden kann, weil er nicht will. Aber dann will er was sagen, weil er was sagen möchte. Aber er kann nichts sagen, weil er nicht reden will. Und deshalb nichts reden kann. Das ist schön. Das freut mich. Beim Anschauen einer Fotografie, also wenn ich eine Fotografie betrachte, wenn ich die Augen verstelle, so wie wenn man ins Narrenkastel schaut, da kann ich dann eine Bewegung der Abbildung sehen. Einen zeitlichen Ablauf. Ein paar Sekunden vor dem Moment der Aufnahme und ein paar Sekunden danach. Wie eine kleine Filmsequenz. Das Bild einer Frau, die schreit. Ich kann sehen, wie sie wenige Sekunden vorher sehr entspannt da sitzt und wie sie wenige Sekunden später tot ist. Auf dem Bild ist nur der weit aufgerissene Mund. Ich kann das auch riechen. Ich kann das immer, immer wieder. Hören nicht. Sie können widersprechen? Dann können wir auch was singen. Nein, ich bin heiser. Na gut, dann singe ich alleine, ist mir egal. O unbefleckt empfangenes Herz, Herz Maria, bliebst sündelos in Freud und Schmerz, Herz Maria, nimm mein Herz, dein soll es sein, schließ in deine Liebes ein, teil mit ihm stets Freud und Schmerz, Schmerz, mächtiges Herz, gütiges Herz, bitte für mein arm, armes Herz. Wir seien es auch. Ich meine ihn, nicht sie. Danke für das Gespräch und für das Lied. Es ist Ihnen nicht gelungen, unerkannt zu bleiben. Ja? Nein. Sie blieben auf der Brücke. Wir bildeten ein lebendes Standbild. Eine Pietà, eine lebendige. Wir hatten lange die Winkel der Beine, des Oberkörpers und der Arme einstudiert und haben gewartet. Sie sangen Marienlieder, als man sie fand. Ja, was sonst? Ja, wir sangen Marienlieder. Auch Jesu-Lieder. Jesus-Lieder. Ja, du hast recht, jetzt wo du das sagst. Sie haben am nahegelegenen Friedhof 7 Marienstatuen entwendet und von der Autobahnbrücke gezielt auf unten fahrende Autos geworfen. 3 Menschen wurden getötet. 2 sind schwer verletzt. Ja. Steinstatuen. Eine aus Metall. Ja. Sie sind zerborsten, als sie aufschlugen. Schade. Die Statuen hatten ja einiges Gewicht. Wir mussten sie ja über das Geländer bringen. Mhm. Und dann noch darauf achten, die Geschwindigkeit des Autos und die Fallhöhe der Statue. 2 haben wir uns verschätzt. Das ist keine einfach zu lösende mathematische Aufgabe. Zumal wir keine theoretischen Berechnungen angefertigt haben im Vorfeld. Beim Tun haben wir gerechnet. Nicht gerechnet, nachgedacht. Also nachdem wir das erste Mal getroffen haben, war es einfacher. Weil der Fluss des Verkehrs war ja unterbrochen. Sie haben Menschen getötet. Ja, es ist schon auch eine Art Verehrung. Wir haben oft darüber gesprochen. Wir tun das. Kommen in eine Art Kloster. Wir werden Marienlieder singen am Tag. Sie werden zu hören sein. Sie sitzen in einem Gefängnis. Sie warten auf Ihren Prozess. Das macht nichts. Wir singen Marienlieder. So. Weil wir uns das gedacht hatten, am Tag. Unsere Stimmen werden voller und kräftiger. Klare, helle Stimmen mit der Zeit. Sie werden sehen, wir werden Sopranisten werden. Also Sie werden es hören, männliche Soprane. Männer mit Sopranstimmen. Die Toten, die Verletzten. Sehen Sie sich die Blumen am Wegesrand an. Die werden zertreten, weil einer spazieren geht. Der eine oder andere richtet sich wieder auf, wenn auch beschädigt. Andere nicht mehr. Das ist keine Rechtfertigung. Ja, wir können uns nicht rechtfertigen. Können nicht, niemals. Nee, wir entschuldigen uns. Voreinander. Nie bei anderen. Sie waren sich der Konsequenzen bewusst? Die zerschlagenen Gesichter der Madonna in unseren Träumen. Eine Wange. Ein halbes Auge, ein Stück Nase, Haare aus Steinlocken, Löcklein. Wenn Locken zerbrechen, damit haben wir nicht gerechnet. Ein Stück Rosenkranz, ein linker großer Zeh, der Sandstein schwärzt sich, das Metall rostet. Das sind die Metamorphosen unserer Träume. Helfen Sie uns zu verstehen. Es gibt eine Gottesfrau. Wir haben eine Marienfrau. Wie bitte? Eine Marienfrucht. Was haben Sie? Oh, wenn wir wüssten, wie rein sie ist. Helfen Sie uns. Wir fuhren viel Auto. Ja? Oft unter Brücken durch. Da war ein Gedanke. Viele haben Angst, über Brücken zu fahren. Die Hängebrücke über wildreißende Flüsse in Indochina. Eine an Drahtseilen aufgezogene Brücke auf der Autobahn 3 vor Passau. Ein Steg über ein Bächlein mit silbernen Fischlein drin, in dem Bächlein. Auf den Brücken stehen Menschen. Sie halten ihre Autos an oder Fahrräder, ihren Spaziergang. Sie treffen sich da extra und schauen gemeinsam auf die Autos hinunter, winken mit aufgefächerten Händen. Wir fuhren unter den Brücken durch. Andere haben Angst, Brücken könnten einbrechen. Sie könnten über das Geländer stürzen. Wir hatten Angst, es könnte etwas von der Brücke geworfen werden. Wir haben Marienstatuen hinuntergeworfen. Andere springen nicht von der Brücke, weil sie Angst haben, dass Brücken einbrechen könnten. Ja. Eisenbahnbrücken. Zum Beispiel, aber selten. Sie haben es getan. Ja. Den, der das Geschehene beurteilen soll, lassen die Gedanken an die getöteten Menschen nicht los. Wir haben einen Winkel in uns. Wollen wir ihn zeigen, tasten wir mit unseren Händen knapp über dem linken Leistenknochen, rechts ist ja der Wurmfortsatz und links ist dieses Eckchen. Dort spüren wir es. Alles hier. Weiter unten, hier. Also gut, hier. Was spüren Sie da? Bitte fragen Sie nichts mehr. Keine Fragen mehr. Fragen entkleiden den Befragten. Der Befragte muss sich mit seinen Antworten wieder ankleiden, sehen, dass das Hemd gut in der Hose sitzt, dass das Jackett keine Falten hat, dass die Krawatte gut geknotet ist, dass die Socken nicht verkehrt herum angezogen sind. Es ist nicht heiß, es ist nicht kalt. Wir tragen Tag und Nacht dieselbe Kleidung. Das Kunstlicht an der Decke macht es schwierig, Tag und Nacht zu unterscheiden. Es ist, wie man sich die Ewigkeit denkt. Wir sind im Himmel. Verstehen Sie das? Wollen Sie noch was singen? Freilich. Ein F. Eine Oktave höher. Ave Maria zart, du edle Rosengart, Lilienweiß ganz ohne Schaden. Ich grüße dich zur Stund mit Gabrielis Mund. Ave Maria, ohne Gnaden. Danke für das Gespräch und das Lied. Madonnenterror, ein Hörspiel von Andreas Jungwirth. Heisig, Erwin Steinhauer. Jungwirt, Rupert Henning. Zeitung, Peter Huemer. Musik, Sepp Mitterbauer. Schnitt, Johanna Holzer. Studiotechnik, Günther Reiß. Regie, Nikolaus Scholz. Fünfzig